In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So, wir schreiben den 25. November 2019. Mein Dämmchen hat nicht so viel Spaß auf der Schaukel gerade, weil sie müde ist. Aber mit etwas Bespaßung geht das immer. Naja, auch nicht immer. Bisschen da bleiben, bisschen weniger quatschen. Keine Ahnung. Ja, ich habe mich ein paar Tage nicht gemeldet. Das hat auch damit zu tun, dass die letzten Aufnahmen irgendwie so leider desaströs waren. Nicht dem Inhalte nach. Also irgendwie puckert die Kleine gerade noch. Nicht dem Inhalte nach, sondern der Technik nach. Irgendwie am Donnerstag habe ich angefangen irgendwie zu podcasten. Das hat nicht so wirklich inhaltlich was mit sich gebracht. Und dann habe ich auch den Rest des Tages nicht mehr gepodcastet. Habe das irgendwie am Samstag. Nee, wann war ich bei Jens? Am Freitag. Am Freitag. Vervollständigt. Und dann vergessen, die Pause-Taste und die Stopp-Taste oder sowas zu drücken. Weswegen der das Gespräch mit Jens noch mit aufgenommen hat. Was grundsätzlich natürlich sehr lustig gewesen wäre. Das auch zu verpodcasten, was wir da so gesammelt haben. Aber dann ist der Speicher vollgelaufen, weil ich habe ja nur das Nexus und das hat nur internen Speicher und das hat nicht so viel internen Speicher und irgendwie waren dann irgendwie ein paar Gigabyte voll. Und ich sagte, ja, speicher das doch dann mal. Und dann sagt das Gerät, ja, kann ich das nicht speichern, kann es nicht schreiben, keine Ahnung was, weil alles viel zu voll. Und dann hat er mir es gelöscht oder ich habe es gelöscht und ich hätte auch was anderes löschen können, habe das dann aber gelöscht und ja, dann war... Ich dachte, naja, das war jetzt auch nicht so ein super geplanter Podcast. Vielleicht war das jetzt auch nicht so die Mega-Idee. Auf jeden Fall fehlen jetzt da sozusagen ein paar Tage. Wir waren unterwegs, wir waren in Limbenbüren und haben das Wochenende genossen, liebe Genossen. Und das war einigermaßen erholreich, erholsam und heute Morgen waren wir schon wieder bei der esoterischen Krabbelgruppe, die wir da besuchen und haben die Gartenlaube von außen zumindest besucht, habe ein paar Fotos gemacht von der Laube, wie die so aussieht und was man jetzt schon an Planung machen kann. Was wäre mit der Laube, die wir doch gar nicht richtig besitzen heißt es, glaube ich, zu anstellen? Die hat also sehr viele Metallplatten gegen die Hecke gelehnt und ich glaube, das ist eine ziemlich effektvolle Variante als Sichtschutz und als Lärmschutz. Ist wirklich die Frage, ob man die Mac wegmachen möchte. Sieht halt von innen nicht sonderlich schön aus, was die älteren Herrschaften halt jemand überhaupt nicht mehr interessiert hat. Als Neuankömmling denkt man sich, naja. Sieht wohl wirklich gerade irgendwie nicht so toll aus, aber es ist auch eine vielbefahrene Straße. Also da werden wir mal gucken, wie intensiv da der Lärm ist. Und das Problem ist, wenn du so einer wegmachst, packst du dieselben halt sicherlich nicht nochmal dahin. Ob das so gut wie die Hecke ist, weiß ich nicht. Aber sie steht noch. Also natürlich die Seite, wo die Platten dran stehen, da wächst nichts. Die andere Seite ist aber eigentlich ziemlich okay. Also wenn man die wegmachen würde, hätte man noch weniger Sichtschutz als die anderen Nachbarn, weil man das Filter eine gewisse Seite und dann kann man da relativ gut reingucken. Das ist immer die Frage, ob man das wirklich haben will. Ja, und dann wollten wir halt noch so einen Garten, also gärtnern ein bisschen Gemüsekram und Kartoffeln eventuell und Obstbäume. Ich glaube, soweit war die Planung. Man soll ja eigentlich nicht so viel machen am Anfang, sondern klein anfangen. Und da habe ich gesehen, im Eingangsbereich ist ja eigentlich noch so ein kleines Beet. Damit könnte man leicht anfangen. Und dann mal gucken, ob man den Rasen vertikutieren muss oder erstmal so lässt. Und Also ich glaube, die bloße Instandhaltung geht ziemlich gut bei den Dingen. Und da muss man sich halt gut überlegen, was man ansonsten dann auch für Arbeit investieren möchte oder halt irgendwie nicht. Weil im Grunde ist es ja immer noch eine Erholungsanlage und jetzt nicht so eine Anlage, wo man sagt, jetzt müssen wir unheimlich viel Arbeit da rein investieren. Ding, ding, ding, ding. Ja. Die Kurze hat schon wieder Spaß am Kopf über schaukeln. Da kommt eine Straßenbahn, die ist auch lustig. Ja, und deswegen waren wir halt den Vormittag hier einigermaßen unterwegs, kommen deutlich zu spät für ein Morgenschläfchen. Und da wir eben auch ordentlich Brezel gegessen haben, verschieben wir einfach das Mittagessen und ziehen das Schläfchen vor, würde ich sagen. Deswegen schaukeln wir hier noch so ein bisschen in den Morgen hinein. Ja, ansonsten ist es gräulich. Wer sagte das? Sagte das nicht? Ich glaube, der Radiomaster sagte das. Die Wetterstandsmeldungen im Podcast sind doch eigentlich irgendwie doof. Weil die Leute hören das ja sowieso nicht an den Tag und sind auch nicht da, wo der Podcast oder. Hier ist ein grauer Tag. Ja, wenn irgendwann mal sonst was für ein Wetterphänomen kommt, ist es ja vielleicht nicht schlecht zu wissen, was für ein Tag hier eigentlich gewesen ist. Und ja, keine Ahnung, und ich sag das gerne, das ist ja das, was einem draußen so auffällt. Es ist frisch, aber jetzt nicht sonderlich kalt. Ich habe jetzt wieder so Sommerschuhe an, das heißt, dass der Sand hier auf dem Spielplatz ein bisschen kalt ist, das merke ich dadurch. Ansonsten sind meine Finger noch nicht kalt, also es geht noch ohne Handschuhe und der Kurzen ist auch nicht kalt. Also das merkt man eigentlich an ihren Händchen. Und werden wir mal sehen, ob sie gleich noch protestiert, wenn sie hier runter soll oder ob es okay ist. Und eigentlich ist sie auch, glaube ich, mittlerweile ein bisschen durch. Hat gut geschlafen, aber ist ansonsten durch. Und dann kann ich mich ja später nochmal melden. Und schwuppsdiwuppsdi sitze ich wieder in unserem Erker an der Hardenbergstraße und schaue dem Treiben hier an der Straße zu. Wirklich berichtenswertes, was ich erzählen wollte, ist nicht mehr passiert. Sound von Wink. Und dann kann ich ja mal erzählen, was ich noch verhört habe. Ich habe Podcast gehört übers Wochenende. Also immer, wenn die Prinzessin mal beschäftigt war mit Königin oder ihren Uran, habe ich mal wieder irgendwo reingehört oder als ich die Kurze ins Bett gebracht habe, da höre ich gerne mal Podcasts oder irgendwas Audi-mäßiges. Bin dann für die Kurze der ruhige Papa, der daneben liegt, aber eigentlich höre ich halt eben in Krams. Und da habe ich, fangen wir beim Schlechtesten an, Gemischtes Hack gehört zum zweiten Mal. Beim ersten Mal habe ich es 10 Minuten ausgehalten, jetzt habe ich es, glaube ich, eine halbe Stunde lang ausgehalten, um dann zu beschließen, den einstündigen Podcast nicht zu Ende zu hören. Habe ich auch noch reingehört, weil ich wissen wollte, ob die Feed-Adresse, also ob es einen illegalen Feed gibt, wodurch man das unabhängig von Spotify anhören kann. Das gibt's. Und ich wüsste nicht mal, worüber sie genau gelabert haben. Also, sie reden über das, was sie in der Bild-Zeitung oder bei Bild.de irgendwie lesen, irgendwie aufschnappen. Also, sie schnappen irgendwas auf und das finden sie halt doof. Das ist eloquent, aber sie liefern nicht ab. Sie schaffen es nicht, tiefgründig Witze zu machen, Humorvolles zu verbreiten, obwohl es eloquent ist. Also, ich habe tatsächlich zwar ein paar Mal gelacht, aber eine Stunde lang zu warten, dass man irgendwie zwei Lacher hat, das taugt nicht. Und dafür finde ich die dann auch viel zu selbstverliebt und viel zu Berlin-orientiert. Das ist immer das Langweiligste, was man machen kann in Podcasts. sich auf eine einzige Stadt zu reduzieren und dann die hoch zu pimpen und das ist nicht schlimm, über die Stadt zu reden, aber die dann hoch zu pimpen, das ist also ziemlich schwach. Aus dem einfachen Grunde, das funktioniert bei keiner deutschen Stadt, glaube ich, ernsthaft. Jede Stadt ist ziemlich banal. Insgesamt ist es vielleicht mal ganz lustig, aber wenn man nicht gerade einen bloß Lokalcast macht, taugt das nicht. Auch nicht bei Berlin. Weil das verstehen Berliner nicht, oder die sich für Berliner halten, dass man außerhalb von Berlin nicht viel von Berlin mitbekommt, außer was die Politik angeht. Und so geht das halt Köln auch oder Hamburg auch. Da kann man hinfahren und dann das updaten, was man darüber kennt. Aber ist man erstmal wieder weg, dann ist das auch ziemlich wieder weg. Runter vom Schirm, sagen wir es mal so. Gehört habe ich noch das kleine Fernsehballett, das ich in meiner Feed-Abo-List habe, aber ich müsste immer jede Folge einzeln runterladen. Die wird nicht automatisch runtergeladen. Weil ich doch, also, es ist minimal etwas besser als Gemischtes Hack. Aber dieser Duktus, dass Leute scheiß Fernsehen gucken, um sich dann eloquent darüber zu unterhalten, ohne dabei witzig zu sein, ist halt weniger als Schläferz und ja, als kostenlose Unterhaltung kann es sein, dass man das mal gebrauchen kann. Ansonsten mad. Und jetzt war Micky Beisenherz da. Und ich glaube, in dem Feed, das ist der offizielle Feed von denen, kommen die Sachen immer 2 Wochen später. Weil da, glaube ich, irgendjemand glaubt, das wäre ein Reiz, das aktueller zuhören zu wollen. Und was ich durchaus interessant fand, war die Analyse und das Gesehenhaben der Serie von dem, keine Ahnung, Sidekick von Christian Ulmen, der auf ProSieben eine Sendung hat. Also ProSieben habe ich schon nicht mehr auf dem Schirm und kenne jetzt den Typen jetzt auch vom Namen her nicht. Das ist der, der auch immer Telekom-Werbung macht und bla bla. Und hatte aber mitgekriegt, dass es abgesetzt wird, wie neue Formate manchmal halt auch abgesetzt werden. Und da wurde ganz, wieder ganz eloquent darüber fachgesimpelt, warum das Ganze gescheitert ist und so weiter und so fort. Aber es wurde auch so in Grund und Boden geredet, dass man sich fragt, warum guckt ihr das denn eigentlich überhaupt? Also da schien kein Ansatz zu sein, zu sagen, ich habe positive Erwartungen. Ich habe irgendeine positive Erwartung an das Konzept, weswegen ich das jetzt gucke. Nein, ich gucke das nur, weil es irgendwie mein Job ist. Und das finde ich irgendwie wenig. Wenn es um Fernsehen geht, dann fragt man sich doch, warum gucken diese Leute das denn dann? Also, verstehe ich dann irgendwie nicht. Also, das mag halt für ein Projekt oder eine Fernsehserie halt okay sein. Aber für mich ist das dauernd so, die unterhalten sich dann über den Dschungel. Und ich denke so, ich gucke den Dschungel nicht. Also die Dschungelsendung auf RTL. Aus dem einfachen Grunde, ich habe auch RTL nicht mehr auf der Liste. Also ich habe so eine programmierte Liste, wo ich halt durchgehen kann, welche Fernsehsender ich mal eben durchseppe. Denn es gibt kaum noch den Fall, dass man gezielt einen Fernseher anmacht, um gezielt eine Sendung zu sehen. Und werbeunterbrochene Filme, wenn es nicht gerade Popcorn-Kino ist, mache ich ja sowieso nicht mehr mit. Und neue Formate auf ProSieben, das kriege ich nicht mit. Also zu den Zeiten habe ich, glaube ich, den Fernseher nicht an und stolpere dann auch niemals zufällig über ProSieben. Wobei es durchaus Tage gibt, wo ich irgendwie so abends nochmal den Fernseher anmache und gucke, gibt es nicht irgendetwas, was man gerade gucken könnte, aber bei diesen Formaten macht das für mich den Eindruck, dass ich immer denke, das musste zu irgendeinem Zeitpunkt gewesen sein, wo ich nicht zu Hause war oder so. Aber wahrscheinlich war ich zu Hause, wahrscheinlich hätte ich sogar gucken können, weil ich nichts anderes Dringendes zu tun hätte, aber man war nie in der Verlegenheit. Also man ist noch nicht mal drüber gestolpert. Ja. Fest und Flauschig hatte ich auch noch gehört, die letzte Folge, die fand ich sehr lahm. Die Königin fand die irgendwas daran witzig. Wobei ich halt die Eigendynamik noch mag. Also man hat noch das Gefühl, man ist bei einem relativ lebendigen Gespräch dabei und jetzt hatten sie sich unterhalten über Süßigkeiten aus ihren Kindertagen. Also ich würde da kein Geld für bezahlen, ich würde kein Spotify-Abo dafür abschließen. Aber es ist eine nette Unterhaltung, bei der man wegdösen kann. Und mag sein, dass da auch was Besseres drin gewesen ist, aber ich glaube, ich bin auch beim Einhüten der Kleinen da einfach weggepennt. Und dann habe ich hinterher nochmal zurückgespult oder zurückgeklickt. Ich weiß gar nicht, wie das bei MP3-Dateien heißen sollte. Und dann immer in halb Minutenschritten vorgeklickt und hatte dann doch irgendwie thematisch ist immer auf dem Schirm, was da so abgegangen ist und nichts gefunden, was ich dann richtig verpasst hätte. Ja. Gehört habe ich auch noch den Rhein-Pegel-Podcast, glaube ich, der Rheinischen Post. Weil das thematisch nicht uninteressant klang, ungeklärte Morde und was noch? Könnte ich vielleicht auch mal nachgucken. Wenn meine Aufnahme das zulässt, dann gucke ich mal eben fix nach. Streit um Straßennamen, ja. Wurmkiste, da habe ich schon aufgehört. Also ich habe 12 Minuten vor Ende aufgehört. Es ging um Straßennamen. Das ist so ein Ding, Straßennamen mit Nazis oder mit Leuten mit Nazi-Vergangenheit. Aber das sind halt Leute, die nicht in der Lage sind, einen Gedanken zu klären und das dann auch nicht machen wollen. Ich meine, dieser Podcast hat halt kein Zeitlimit. Es ist ein Podcast. Du kannst lange darüber reden. Und die hätten auch lange darüber reden können. Und haben es dann aber abgebrochen, eine eigene Haltung dazu zu entwickeln, wenn man sagt, also, dass jemand wie Heinz Rühmann in Deutschland gelebt hat, eine gewisse Karriere weiterverfolgt hat, ja, das ist, glaube ich, schon das Schlimmste an Heinz Rühmann. Also, er hat auch sich durchaus widerständisch gezeigt, aber in einem gewissen Maße. Und ich glaube, da ist eine, also es gibt keine eindeutige Verurteilung, glaube ich, des Verhaltens von Heinz Rühmann im Dritten Reich. Der war nicht der größte Widerständler. Und wenn man meint, dass man dadurch das System unterstützt hat, ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass man dann so dahin. Und dann gibt es halt andere Leute, das ist halt immer von Fall zu Fall verschieden. Es gab durchaus Künstler, die dann wirklich enorm mit dem Strom geschwommen sind, wie Heinrich George. Und das liegt dann da schon wieder anders. Und im Nachhinein, also gerade bei so einer Figur wie Heinz Rühmann, kann man durchaus den künstlerischen Aspekt dieser Person von seinem Privatverhalten trennen. Das ist vielleicht nicht bei jedem Künstler so der Fall und schwierig bei Gustav Gründgens, aber da der hat auch keine Leute ermordet. Der war auch Karrierist und als solcher vielleicht nicht der Geilste so. Aber technisch ist natürlich seine Darstellung von Mephisto, Mephistokles, keine Ahnung, in Faust, in dieser Darstellung, die auch abgefilmt worden ist, hervorragend. Und da kann ich durchaus damit zu leben, zu sagen, also wir haben es mit Leuten zu tun, die durchaus schwierig als Privatpersonen waren und als Künstler anders. Ich lese ja auch ältere Autoren jetzt nicht im Hinblick auf ihr Verhalten im Privaten. Was weiß ich denn über John Locke, wie er sich privat verhalten hat? So. Und wenn sie schlecht geschrieben haben, wirkt das auf die Lektüre ja nicht befördern, dass sie halt großartige Charaktere im Privaten gewesen sind. Wenn sie vielleicht aber dann auch nicht so großen Prüfungen untergeben geworden sind. Ich will einfach sagen, man kann dazu eine Haltung einnehmen und sowas ist aber beim Rheinpegel, also generell bei der Rheinischen Post, ein Ding der Unmöglichkeit. Das kriegen die halt einfach alles nicht hin. Und an der Stelle scheitert einfach so ein Podcast. Was hatte ich denn noch gehört? War es das schon? Ich glaube, das war's. Ich habe nicht viele Hörbücher gehört, sondern eher Podcasts. Die haben mich so ein bisschen durch den Alltag begleitet und durchaus gut unterhalten. Und es waren auch einige, die durchaus hörbar gewesen sind. Und nett und unterhaltsam und ja, ne, also einen geistig so ein bisschen auf Trab gehalten haben. Das war halt alles soweit. Okay. Und ich leere noch mein Bierchen und warte darauf, dass die Kurze sich meldet, dass sie ihr Tagesabschlussgetränk haben möchte. Und das wäre es dann von mir aus für heute. Gute Nacht und lasst euch was. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.